Das Rote Rathaus. Hier treffen sich 1987 Gäste aus aller Welt, um mit uns gemeinsam ein denkwürdiges Jubiläum zu feiern. 750 Jahre Berlin. Eindrucksvoll bestätigte der 11. Parteitag der SED. Unsere Hauptstadt gilt heute weltweit als ein Zentrum im Ringen für Frieden und Völkerverständigung. In dieser Stadt sind alle progressiven Leistungen und Traditionen der Geschichte lebendig, die zum Fortschritt unseres Volkes und der Menschheit beitragen. Insbesondere die heroischen, opferreichen Kämpfe der Berliner Arbeiterklasse und ihrer revolutionären Vorhut. Davon zeugen unter anderem Schinkels neue Wache unter den Linden, heute Mahnmal für die Opfer des deutschen Faschismus und Militarismus, sowie die jüngsten Wahrzeichen unserer Hauptstadt, das Marx-Engels-Forum und der Ernst-Thälmann-Park. Über Jahrhunderte vollzog sich die wechselvolle Geschichte Berlins dort, wo sich heute das Zentrum unserer Hauptstadt befindet. Hier im Nikolaiviertel stand die Wiege von Berlin. Fernhändlerkaufleute gründeten um 1200 an der Spree Niederlassungen, aus denen sich die Doppelstadt Köln-Berlin entwickelte. In diesen zwei Urkunden vom 28. Oktober 1237 und vom 26. Januar 1244 werden erstmals Köln und Berlin erwähnt. Dokumente über die Verleihung des Stadtrechts sind nicht überliefert. Begünstigt durch ihre Lage an der Kreuzung von Handelsstraßen in nord-südlicher und west-östlicher Richtung, entwickelte sich die Doppelstadt schnell zu einem Fernhandelsplatz von überregionaler Bedeutung. Wie das Berlinische Stadtbuch berichtet, erlebte Berlin in der Folgezeit Perioden des Aufstiegs, aber auch des Niedergangs, verbunden mit Kriegen. Mitte des 15. Jahrhunderts fiel die städtische Autonomie der Willkür deutscher Fürsten zum Opfer. Das neue Stadtsiegel zeigt den unterworfenen Bär, das Berliner Wappentier, mit Halsband. Der brandenburgische Adler auf seinem Rücken symbolisiert die Herrschaft der Hohenzollern über die Stadt. Handel und Gewerbe mussten sich auf die Bedürfnisse des Hofes und der Residenz umstellen. Der 30-jährige Krieg von 1618 bis 1648 hatte zum völligen Ruin Berlins geführt. Nun gingen die etwa 7500 überlebenden Stadtbewohner daran, die Kriegsfolgen zu überwinden. Der Wiederaufbau der Stadt stand im Zeichen der Herausbildung des brandenburgisch-preußischen Absolutismus. Nach 25-jährigem Ausbau war Berlin 1683 zur Festung geworden. Im Oktober 1685 von Kurfürst Friedrich Wilhelm erlassene Edikt von Potsdam gewährte den in Frankreich verfolgten Hugenotten Glaubensfreiheit und wirtschaftliche Vergünstigungen bei ihrer Einwanderung nach Brandenburg-Preußen. Die neuen Bewohner der Garnisonsstadt, rund 5000 reformierte Franzosen, belebten Gewerbe, Handel, Kunst und Wissenschaft. Am 18. Januar 1709 vereinigten sich Berlin und Köln mit Friedrichswerder, Dorotheenstadt und Friedrichstadt. Es entstand die feudale Haupt- und Residenzstadt Berlin. Das Denkmal von Friedrich II. Unter den Linden. Während seiner Regierungszeit 1740 bis 1786 erlangte die preußische Hauptstadt als ein Zentrum der Künste und Wissenschaften internationale Bedeutung. Friedrich II. Ließ Repräsentativbauten errichten, die bis heute das Stadtbild Berlins prägen. Der erste Bau des glanzvollen Lindenforums war das Opernhaus. Der Spittelmarkt im Jahre 1783. In dieser Zeit entwickelte sich die größte deutsche Manufakturstadt zu einem geistigen Zentrum der werdenden bürgerlichen deutschen Nation. Führende Persönlichkeiten der Berliner Aufklärung waren in Verbindung mit Gotthold Ephraim Lessing, Moses Mendelssohn und Christoph Friedrich Nicolai. Im Oktober 1806 besetzten Napoleons Truppen Berlin. Die ausgeplünderte Stadt wurde bald zu einer weit über Preußen hinauswirkenden Bastion der patriotischen Kräfte gegen die napoleonische Fremdherrschaft. Dieses Denkmal des Reichsfreiherrn vom und zum Stein sowie die Standbilder von Scharnhorst und Gneisenau erinnern unter den Linden noch heute an jene aufrechten Verfechter nationaler Erneuerung und Befreiung, an ihre Reformen, die die bürgerliche Umwälzung in Preußen voranbrachten. »1809 bekam Berlin eine begrenzte Selbstverwaltung. Aber nur solche Bürger erhielten das aktive und passive Wahlrecht, die in der Stadt ein Haus besaßen oder mindestens 200 Taler Jahreseinkommen nachweisen konnten. So waren damals von rund 180.000 Einwohnern nur 12.000, 7% wahlberechtigt.« Durch die Entwicklung der Industrie seit Beginn des 19. Jahrhunderts nahm Berlin einen großen Aufschwung. Karl Marx schrieb 1859: Aus einem steifen Paradeplatz hat es sich in das geschäftige Zentrum des deutschen Maschinenbaus verwandelt. Die Herausbildung des Kapitalismus und die Entstehung der Arbeiterklasse waren aber auch in Berlin mit Ausbeutung und Massenelend verbunden. In den Barrikadenkämpfen der bürgerlich-demokratischen Revolution 1848-49 trat die junge Berliner Arbeiterklasse zum ersten Mal als Vorkämpferin für Demokratie und gesellschaftlichen Fortschritt auf. Karl Marx und Friedrich Engels hatten die Kollegs der 1810 auf Initiative Wilhelm von Humboldts gegründeten Berliner Universität besucht. Diese Inschrift in der Eingangshalle der Humboldt-Universität erinnert an das Wirken von Marx und Engels. Sie beeinflussten entscheidend die Entwicklung der deutschen Arbeiterbewegung, deren Zentrum immer mehr Berlin wurde. Mit der Proklamierung des Deutschen Kaiserreiches 1871 wurde Berlin zur Reichshauptstadt. Alle Widersprüche des mit Blut und Eisen geschmiedeten bürgerlich-junkerlichen Nationalstaates konzentrierten sich in dieser Metropole. Von Berlin aus erklang die chauvinistische Parole, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Aber auch die Kampflosung der Arbeiterklasse. Diesem System keinen Mann und keinen Groschen. Die Millionenstadt wurde zur größten Mietskaserne der Welt. Ausbeutung, Not und Elend kennzeichneten die Lage der Arbeiter, denen vom Goldrausch der Gründerjahre kein Stäubchen zu viel. Mit dem Sieg über Bismarcks Sozialistengesetz entwickelte sich seit 1890 die Berliner Parteiorganisation zum Rückgrat der revolutionären deutschen Sozialdemokratie, die rasch zu einer Massenpartei heranwuchs. In diesem Lesesaal der ehemaligen Königlichen Bibliothek, die heute zur Humboldt-Universität gehört, betrieb Wladimir Iljitsch Lenin umfangreiche Studien. Von 1885 bis 1914 besuchte er 10-mal Berlin, den Treffpunkt auch anderer Führer der internationalen Arbeiterbewegung. Um die Jahrhundertwende war Berlin zur Weltstadt geworden. Der vom deutschen Imperialismus entfesselte Erste Weltkrieg brachte auch den Berlinern unsagbares Elend. Sie froren und hungerten. Immer länger wurden die Verlustlisten der gefallenen Männer, Väter und Söhne. Von Berlin gingen nachhaltige Impulse für den entschlossenen Kampf gegen den imperialistischen Krieg aus. Unter der Losung »Der Hauptfeind steht im eigenen Land« organisierten die marxistischen Linken die Antikriegsbewegung. Novemberrevolution in Deutschland. Dem Aufruf der Spartakusgruppe und anderer Revolutionäre folgend, traten am 9. November 1918 in Berlin Hunderttausende Arbeiter und Soldaten in den Generalstreik und den bewaffneten Aufstand. Vom Balkon des Hohenzollernschlosses rief Karl Liebknecht zum Kampf auf. Für eine sozialistische deutsche Republik. Für eine Regierung der Arbeiter und Bauern. Portal und Balkon des Berliner Schlosses sind heute originalgetreu in die Vorderfront des Gebäudes des Staatsrates eingefügt. Im ehemaligen preußischen Abgeordnetenhaus wurde während der Novemberrevolution an der Jahreswende 1918-19 die Kommunistische Partei Deutschlands gegründet. Hier erklangen Rosa Luxemburgs Worte: Heute erleben wir den Moment, wo wir sagen können, wir sind wieder bei Marx unter seinem Banner. Wenige Tage später wurden Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg von Konterrevolutionären ermordet. Aber ihr Vermächtnis im sozialistischen Berlin bewahrt und weitergeführt, bleibt lebendig. Oktober 1920. 7 zuvor selbstständige Städte, 59 Landgemeinden und 27 Gutsbezirke schließen sich mit dem bisherigen Berliner Stadtgebiet zusammen. Hinter der glänzenden Fassade der 20er Jahre brachen in der 4-Millionen-Stadt erst durch die Inflation, dann durch die Weltwirtschaftskrise die Klassengegensätze immer stärker auf. Der Lustgarten war oft Schauplatz machtvoller Kundgebungen des Roten Berlin. Hier forderte Ernst Thälmann die Berliner Werktätigen zum Kampf auf. Gegen Imperialismus, Militarismus, Faschismus und drohende Kriegsgefahr. Für die Verteidigung der Sowjetunion, für Frieden, Demokratie und Sozialismus. Ernst Thälmann vor dem Karl-Liebknecht-Haus, dem Sitz des Zentralkomitees der KPD bis 1933. Unter seiner Führung wuchs die KPD seit Mitte der 20er Jahre zu einer marxistisch-leninistischen Massenpartei heran. Als einzige Partei zeigte sie Anfang der 30er Jahre mit ihren Programmen dem deutschen Volk den Ausweg aus der wirtschaftlichen und politischen Krise. Die Errichtung der faschistischen Diktatur bedeutete den Tiefpunkt in der Geschichte der Stadt. Berlin wurde zur Kommandozentrale des Faschismus, der brutalsten Ausgeburt des deutschen Imperialismus. Mit blutigem Terror überzogen die Faschisten das Land, um jeden Widerstand gegen ihre Herrschaft zu brechen. Dem antihumanistischen Bücherbrand am 10. Mai 1933 auf dem heutigen Bebelplatz folgte der vom Faschismus entfachte Weltbrand. Berlin war aber auch ein Zentrum des antifaschistischen Widerstandes in Deutschland. Mutig, unter großen Opfern, kämpften hier die Berliner Parteiorganisation der KPD mit ihren illegalen Gruppen und den großen antifaschistischen Widerstandsorganisationen, klassenbewusste Sozialdemokraten, bürgerliche Antifaschisten, christliche Hitlergegner und andere antinazistische Kreise. Alljährlich finden im September auf dem Bebelplatz Massenkundgebungen statt, gewidmet allen Kämpfern gegen Faschismus und imperialistischen Krieg. Das Treptower Ehrenmal. Es erinnert an die unvergängliche Befreiungstat der Sowjetunion, die auch den Berlinern die Chance gab, ein völlig neues Kapitel in der vielhundertjährigen Geschichte ihrer Stadt aufzuschlagen. Der Krieg hatte Berlin in eine Trümmerwüste verwandelt. 2,5 Millionen Menschen vegetierten hier unter primitivsten Bedingungen. Von den ersten Nachkriegstagen an halfen sowjetische Kommunisten im Waffenrock. und der erste demokratische Berliner Magistrat mit Sofortmaßnahmen Not und Chaos zu überwinden. Unvergessen bleiben auch die aufopferungsvollen Leistungen der Trümmerfrauen. Die noch zerstörte Stadt wurde zum Ausgangspunkt grundlegender gesellschaftlicher Veränderungen. Von hier aus orientierte die KPD mit ihrem programmatischen Aufruf vom 11. Juni 1945 auf die Schaffung antifaschistisch-demokratischer Verhältnisse mit der Möglichkeit, dem deutschen Volk den Weg zum Sozialismus zu öffnen. Hier vereinigten sich im April 1946 die KPD und die SPD zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der führenden Kraft bei der Errichtung der sozialistischen Gesellschaft in unserem Land. Berlin wurde aber auch zunehmend zu einem Brennpunkt der weltweiten Klassenauseinandersetzung zwischen Imperialismus und Sozialismus. Hand in Hand mit dem deutschen Monopolkapital zerrissen die imperialistischen Besatzungsmächte skrupellos die in über 700 Jahren historisch gewachsene Stadt. Ende 1948 spalteten sie durch Ausdehnung der separaten Währungsreform und Zerstörung der einheitlichen Stadtverwaltung die Westsektoren vollends vom demokratischen Berlin ab und verwandelten West-Berlin in eine Frontstadt ihres Kalten Krieges. 30. November 1948. Unter den Linden begrüßen nahezu eine halbe Million Berliner die Konstituierung des neuen demokratischen Magistrats von Berlin mit Friedrich Ebert als Oberbürgermeister. Berlin, Gründungsort und Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik. Dieser Fackelzug zum 35. Jahrestag unserer Republik erinnert an die Manifestation der Freien Deutschen Jugend anlässlich der Errichtung des deutschen Arbeiter- und Bauernstaates im Oktober 1949. Ende 1951 ruft das ZK der SED die Bürger der DDR auf, ihre noch zerstörte Hauptstadt schöner und großzügiger denn je aufzubauen. Das erste Wohnhochhaus an der Weberwiese ist zum Symbol für den Aufbauwillen des ganzen Volkes geworden. Als der Sowjetunion geretteten und sorgsam restaurierten Kulturschätze auf die Museumsinsel zurückkehren, erhält unser Spree-Athen auch seine einstige Weltstellung als Museumsstadt zurück. Sonntag, 13. August 1961. Mit der Errichtung des antifaschistischen Schutzwalls zerrinnt der Wunschtraum der Verfechter der Rollback-Strategie, mit wehenden Fahnen durchs Brandenburger Tor zu ziehen. Diese historische Tat rettet den Frieden und legt den Grundstein für das weitere Erblühen unserer Hauptstadt. Mit dem bedeutenden industriellen Aufschwung Berlins wandelt sich das Antlitz der Stadt. Sie erhält ein neues Wahrzeichen, den Fernsehturm, von den Berlinern Telespargel getauft. Um ihn herum entsteht am Alexanderplatz ein attraktives Zentrum. Auch die Hochhäuser am Leninplatz, der im April 1970 fertiggestellt wurde, gehören zur neuen Silhouette Berlins. Der von Genossen Erich Honecker auf dem 8. Parteitag der SED begründete Kurs der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik leitet 1971 den bisher erfolgreichsten Abschnitt in der Geschichte Berlins ein. Besonders sichtbar im Wohnungsbau, der durch die Kraft der ganzen Republik seit Mitte der 70er Jahre immer rascher voranschreitet. Drei neue Stadtbezirke sind seither entstanden. Berlin-Marzahn, Berlin-Hohenschönhausen, für dieses Neubaugebiet legte Genosse Erich Honecker am 9. Februar 1984 den Grundstein. Und Berlin-Hellersdorf. Zugleich hat sich das Baugeschehen in den traditionellen Wohnvierteln der Innenstadt verstärkt. ob beim Neubau oder bei der Rekonstruktion. Überall beweist vor allem die Jugend aus allen Bezirken der DDR mit ihrer FDJ-Initiative Berlin Tatendrang und hohe Einsatzbereitschaft. Von 1971 bis 1985 hat jeder zweite Bürger Berlins eine neue bzw. modernisierte Wohnung erhalten. Wie hier im Thälmann-Park lagen in allen 11 Stadtbezirken liebevoll gestaltete Plätze die Kinder zum Spielen ein. Mit der volkswirtschaftlichen Masseninitiative haben die Berliner großen Anteil an der Verschönerung ihrer Stadt. Das ist der Spittelmarkt heute. Selbst alteingesessene Berliner staunen, wie sehr sich das äußere Bild ihrer Stadt und das Leben in ihr verändert haben und täglich weiter verändern. Auch die Charité, in deren 23-geschossigem Neubau Patienten aus der ganzen Republik behandelt werden, verjüngt sich weiter. Sport und Berlin, das ist ein Begriff. In dem 1981 eröffneten Sport- und Erholungszentrum in der Leninallee finden täglich bis zu 18.000 Besucher Entspannung bei Sport und Spiel. Neue Stätten wie der Pionierpalast im Pionierpark Ernst Thälmann künden von der großen Fürsorge für die junge Generation. Soziale Sicherheit, Geborgenheit und Zukunftszuversicht prägen immer stärker das Leben in Berlin. Alljährlich bekunden die Berliner am 1. Mai ihren Willen, die auf das Wohl des Volkes und die Sicherung des Friedens gerichtete Politik der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands mit hohen Leistungen auf allen Gebieten zu unterstützen. Als größte Industriestadt unseres Landes leistet Berlin einen immer höheren Beitrag für das kontinuierliche Wirtschaftswachstum der DDR. In Berlin geborene Initiativen wie Jeder liefert jedem Qualität oder Jeder jeden Tag mit guter Bilanz strahlen aktivierend auf die ganze Republik aus. Die Maxime der Berliner lautet: Berlin wird der Republik geben, wie die Republik Berlin gibt. Hauptstädtische Kombinate, wie zum Beispiel die Elektroapparatewerke Friedrich Ebert, tragen dazu bei, dass Berlin seit Beginn der 80er Jahre mehr und mehr zu einem Zentrum der Mikroelektronik und weiterer Schlüsseltechnologien wird. Eng arbeiten Kombinate und Betriebe mit den zahlreichen Wissenschaftseinrichtungen der Hauptstadt zusammen. So zum Beispiel das Berliner Werk für Fernsehelektronik mit der Humboldt-Universität. Mit dem Namen dieser Universität verbinden sich wissenschaftliche Leistungen von Weltgeltung. Auch die anderen Forschungsstätten der Hauptstadt, die Akademien, Hoch- und Fachschulen, haben bedeutenden Anteil daran, dass sich Berlins internationaler Ruf als Stadt der Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft weiter verbreitet. Überall auf dem Erdball ist unsere Metropole als weltoffen und gastfreundlich bekannt. Davon zeugen die 10. Weltfestspiele der Jugend und Studenten 1973 in Berlin. Davon zeugen internationale Beratungen, wissenschaftliche Konferenzen und Symposien und nicht zuletzt diese Tagung des Weltfriedensrates im Jahre 1979, auf der Berlin mit einem verpflichtenden Ehrennamen geehrt wird. Stadt des Friedens. Wie Genosse Michail Gorbatschow im April 1986 auf einer Kundgebung im Berliner Werkzeugmaschinenkombinat 7. Oktober unterstrich, gehen von Berlin heute vielfältige Initiativen für die Verwirklichung der Friedenspolitik der Sozialistischen Gemeinschaft für den Zusammenschluss aller Friedenskräfte aus. Im Dienste des Friedens, der Völkerverständigung und der Solidarität unterhält der Magistrat von Berlin kommunale Beziehungen zu 39 Hauptstädten in aller Welt. Hier empfängt Erhard Krack, seit 1974 Oberbürgermeister, einen Ehrenbürger unserer Hauptstadt, den sowjetischen General Bokov. Berlin ist für wahr eine liebenswerte Stadt. traditioneller Köpenicker Sommer. Undenkbar ohne diese beiden Originale. Den Hauptmann von Köpenick und Mutter Lustig. In den Volksfesten der Berliner spiegelt sich ihr Charakter wider. Ihre Lebensfreude und ihr Optimismus. Ihre sprichwörtliche große Klappe und ihre Gutmütigkeit. Aber auch ihr Einfallsreichtum und ihre Arbeitsfreude. Sie sind oft direkt, doch nie verletzend. Leicht gerührt, doch niemals rührselig. Ihren immer zahlreicher werdenden Gästen bietet unsere Hauptstadt viel Sehens- und Erlebenswertes. Nicht nur der Ratskeller, auch die neuen Gaststätten gehören zu den Anziehungspunkten. Die kleinen Boulevardcafés, die gemütlichen Berliner Eckkneipen, die Ausflugs- und Erholungsgebiete im grünen Gürtel rings um Berlin. Und nicht zuletzt der 1955 eröffnete Tierpark Friedrichsfelde, der jährlich Millionen Besucher anzieht. Von den Bemühungen, das unverwechselbare Gesicht der Innenstadt in alter Schönheit zu erhalten bzw. wiederherzustellen, zeugen besonders die Straße unter den Linden, der ehemalige Gendarmenmarkt, heute Platz der Akademie mit dem Schinkelschen Schauspielhaus, dem Hugenottenmuseum und dem Französischen Dom sowie das Nikolaiviertel. Auch die traditionsreiche Schönhauser Allee, unter deren Magistratsschirm man wohl überdacht spazieren gehen kann, wird wieder jung. Berlin ist eine international berühmte Stadt des Theaters. Hier liegt das Erbe von Max Reinhardt, Erwin Piscator und Wolfgang Langhoff, von Walter Felsenstein und Bertolt Brecht in guten Händen. Die Rekonstruktion der Kammerspiele und des Deutschen Theaters. Der Neubau des Friedrichstadtpalastes, der als Europas modernstes Revue-Theater gilt. Und der Neubau des Hauses der sowjetischen Wissenschaft und Kultur in der Friedrichstraße haben unsere Hauptstadt noch interessanter gemacht. Zu Recht hob Genosse Erich Honecker hervor, dass unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei durch das Zusammenwirken aller mit ihnen verbündeten Kräfte seit der Gründung der DDR mehr für ein besseres, sinnerfülltes Dasein der Bürger Berlins, für ihr hohes materielles und kulturelles Lebensniveau getan und erreicht wurde, als in Jahrhunderten früherer Stadtgeschichte. Berlin ist heute das kräftig schlagende Herz der DDR, der Stolz aller Bürger unseres sozialistischen Vaterlandes. Als eine politisch stabile, leistungsfähige und attraktive Weltstadt wird Berlin seiner 750-jährigen Geschichte ein neues Kapitel hinzufügen. Ein Kapitel der Lebenskraft und des Friedenswillens des Sozialismus.